Byte FM. Es ist 2 Uhr. Hallo, recht herzlich willkommen zu Caramba Byte FM. Mein Name ist Klaus Fier. Schön, dass ihr dabei seid hier bei Caramba auf Byte FM. Ich will mich bemühen, eine Stunde lang so etwas zu sein wie eine ehrliche Haut. Und dazu gehört auch die Bemerkung, dass ich den gerade gehörten Künstler, den britischen Elektronik-Artist Clark, schon mehrfach in meinem Leben zum Teufel gewünscht habe, aufgrund von Titeln, die ich irgendwie unhörbar und die berühmte Spur zu verquer fand. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass er mich mit etlichen Tracks wirklich total fasziniert, begeistert und hat staunen lassen. Und das gilt auch für sein neues Album an diesem Wochenende erschienen, aus dem ich hier gerade einen Titel gespielt habe, den Opener dieser kleinen Show, gewissermaßen SOS Dog. So heißt das Album von Clark, auf dem er mit einer Mixtur aus, naja, verquerer Popmusik, Sound und Songs daherkommt und teilweise in der Lage ist, so Steve-Reich-Elemente, so repetitive Musik mit Anflügen von Bossa und etlichem mehr zu kreuzen. Ganz erstaunlich. Und diese Band hier ist auf dem Weg, so zu einer meiner echten Favoriten zu werden. Sie kommt aus Nottingham, Do Nothing. Wir können sehr rabiate, scharf geschnittene Postbank-Tracks fabrizieren, werden im Juni ihr Debütalbum veröffentlichen und darauf befindet sich auch ein etwas sentimental gehaltener Titel, den ich hier mal spielen möchte. So that you don't understand, you'll sneak around it or try and make it easy, try and say you knew it all along. It was so hard to open up my mouth, please don't undermine my FM, ich würde gern noch einen weiteren Track hier einfach laufen lassen. Byte FM Album der Woche, mehr dazu gleich. Jetzt mache ich mal einen kleinen Boxenstopp, nachdem wir, ich hatte es gesagt, unser Album der Woche gehört haben. Das kommt von einer Formation aus den USA, die heißt Megabock. Viele von euch werden das möglicherweise schon längst wissen, denn das Album End of Everything läuft selbstverständlich auch in anderen Sendungen hier auf Byte FM. Kopf der Band ist Erin Elizabeth Burgee, von der ich annehme, dass sie auch für die teilweise overwhelming, überwältigenden Synthesizer-Wände innerhalb der Tracks verantwortlich ist, inspiriert worden durch Naturkatastrophen rund um Los Angeles, insbesondere Waldbrände vor 3 Jahren ungefähr im Jahr 2020. Ich mag an diesem Album, dass es eigentlich innerhalb vieler Tracks so ständig mit einem Bein in irgendwelchen diffusen 70er Jahre so Prog-Rock-Geschichten steht und mit dem anderen Bein unter anderem mit kräftig durchgehender Bassdrum so durchaus in zeitgenössischen Kontexten gedacht werden kann. Daraus entsteht irgendwie so eine Spannung in vielen Tracks, die ich persönlich ziemlich gelungen finde. Davor haben wir einen Belgier gehört, Edmund November, beziehungsweise einen Engländer. Mein Freund Tim aus Gent in Belgien hat das etwas missverständlich mir geschrieben. Vor wenigen Tagen, als er mir diesen Künstler vorgestellt hat, finde ihn großartig. Edmund November heißt er. Cold Street Light ist der Track, den wir eben gehört haben. Und Tim hat mir geschrieben, der Edmund, eine Zeit lang in Newcastle, also in England, gelebt, wäre dann aber nach Gent gekommen und hätte dort Jazz studiert, um jetzt ein Soloalbum zu veröffentlichen. Daraus haben wir eben den ersten Titel gehört, das im Wesentlichen so in den Bereichen UK, Psychedelic Pop und Alternative Folk sich bewegen würde, was ihn, Edmund November, freilich nicht daran hindert, auch als Jazzgitarrist in der meines Wissens belgischen Band Nordmann tätig zu sein. Gefällt mir echt gut, der Track. Da werden wir hoffentlich noch mehr von hören können, von Edmund November. Australische Band RVG. muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte die Band bislang nicht. RVG, Brainworms ist das neue Album, das in der nächsten Woche erscheint. Vorab gibt es die üblichen Tracks, darunter Nothing Really Changes, den ich hier gerade gespielt habe. Schön gebündelte Gitarren, teilweise auch akustisch, gute Sängerin. Und die Vergangenheit der Band wird gelegentlich mit dem Begriff Post-Punk belegt, den ich an diesem Album jetzt nicht unbedingt festmachen könnte, zu dem ich zusätzlich gelesen habe, bei den Aufnahmesessions sei eine Gitarre aufgetaucht, eine Akustikgitarre, die ehemals Kate Bush gehört hätte, aber der auch nicht original, die hätte die nämlich ihrerseits von einer Band geschenkt bekommen, die in letzter Zeit immer und immer wieder in meinem Kopf herumspukt, nämlich die britische Band Tears for Fears, also deren akustische Gitarre auf Umwegen hier in Australien gelandet. Immer noch sehr junge Britin Arlo Parks haben wir gerade gehört mit einem Track aus ihrem neuen Album My Soft Machine. Ich sage immer noch sehr jung, weil ich mich entsinnen kann, sie bereits als Teenager live gesehen zu haben im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Das Hamburger Label bzw. die Labelabteilung von Play It Again, Sam Records, pflegte einige Jahre lang im Backyard im Nachmittag zu machen, also tatsächlich nachmittags am Samstag, da traten dann eine Reihe von KünstlerInnen auf, die eben zum Play It Again Sam Label zählten, darunter auch Arlo Parks, die damals 17, 18 gewesen sein mag, etwas schüchtern, sehr ruhig, auch mit ihren Songs eher in bedächtiger, aber sehr eindrucksvoller Gangart. Umso erstaunlicher, wie sie sich musikalisch, stilistisch und auch vom ganzen Temperament her geöffnet hat auf ihrem neuen Album My Soft Machine, aus dem ich bewusst mal hier diesen einen Titel Devotion mit so einer richtig fetten Bratgitarre gespielt habe. An anderer Stelle des Albums gibt es auch durchaus Sachen, die so den Club-Music-Kontext berühren. Starkes Album, My Soft Machine, weil sie zuletzt gedacht haben, aber sie muss, wie wir alle, damit leben, dass eben jene Band jetzt kommt. Im nächsten Monat ein neues Soft Machine Album. You're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care. But I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? Wir sind hier bei Karamba auf BadFM. Vor etwa 3 Wochen ist dieser Titel hier, den ich gerade gespielt habe, erschienen. Und es wäre wirklich bedauerlich gewesen, wenn ich den überschlagen hätte, beziehungsweise ganz persönlich auch verpasst hätte. Eine super Kollabo zwischen dem amerikanischen Bassisten Thundercat und Kevin Parker, Tame Impala. Der Track heißt No More Lies und beide kommen hier prima auf ihre Kosten. Thundercat mit seinem verfrickelten Bassspiel und Tame Impala mit diesem typisch leicht psychedelischen Groove, der die Nummer auszeichnet. No More Lies haben wir hier gerade gehört in einer Sendung, in der ich mich einmal mehr bemühen möchte, eine wirklich absolut ehrliche Haut hier abzugeben, auch von der Seite her, also ein absolutes Muss. Ich mache hier, ach ja, den Schotten möchte ich spielen, Hudson Mohawk. Der hat im letzten Jahr ein Album gemacht, das durfte man nach meiner Erinnerung sehr wohl als so eine Art Comeback-Album bezeichnen. Davor hatte es längere Zeit von ihm kaum so in größerem Rahmen etwas gegeben. Und das war ziemlich gut. Auch die neue Nummer, Hudson Mohawk zusammen mit Nicky Nair, ist ein sehr wicked geratener Garage-Track. Möchte ich an dieser Stelle gerne spielen. Und wenn mir eben der Begriff Comeback unterlaufen ist, dann muss ich natürlich auch an ein Wochenende, das jetzt bevorstehende, denken, das fußballerisch von einer Spannung ist, die man lange nicht mehr so erlebt hat. Niemand weiß, wer am Ende die Schale in der Hand hält, auch weiter unten so. Schalke-Bochum ist noch nichts geklärt, Bielefeld auch unklar, ob die möglicherweise absteigen. Der Hamburger SV hat so viele Freunde überall in Deutschland, aber die wissen auch noch nicht, und Freundinnen, wie sich das entwickeln wird. Und schließlich in der dritten Liga. Es kann sein, dass der VfL Osnabrück in die zweite Liga aufsteigt. Am Montag, im Grunde ein ausgesprochen ruhiger Tag in dieser Stadt, ging da so plötzlich im Abend ein regelrechter Ruck durch alle Kneipen und auch die Straßen, denn ein direkter Konkurrent der Osnabrücker, Dynamo Dresden, nämlich hatte, man darf das als Wunder von Meppen bezeichnen, in Meppen, die bereits als Absteiger feststanden, sage und schreibe 4-1 verloren. Und die Meppener setzten damit ihre grandiose Serie von Punkt-Siegen, von Siegen und Unentschieden fort, die sie am Ende möglicherweise einem Mann zu verdanken haben, der erst vor wenigen Wochen dort angedockt war. Und das bringt mich jetzt zum Comeback, denn er war lange fort, Ernst Middendorp. Großartig, was der mit dieser Truppe gerissen hat, auch wenn es am Schluss nicht ganz gereicht hat. Comeback des Jahres. Whenever you tip them up, got to sit. Whenever you tip them up, got to tip. Whenever you tip them up, got to sit. Whenever you tip them up, got to tip. Whenever you tip them up, got to sit. Whenever you tip them up, got to tip. Whenever you tip them up, got to sit. Sit, sit in the Schöner Garage. Nicky Nair und Hudson Mohawk, Set the Roof. Soeben erschienen. Ihr werdet es mitbekommen haben, es hat in den letzten Tagen Hunderte, das ist nicht mal übertrieben, von Nachrufen auf Tina Turner gegeben. Und ich habe natürlich anlässlich dieser Sendung auch überlegt, sollst du in irgendeiner Weise mit dem Thema umgehen und wenn ja, wie? Oder sollst du es einfach lassen? Ich glaube, alles wäre möglicherweise gegangen. Aber ich habe dann doch überlegt, wo hat es mal so eine direkte Bindung gegeben, ein Konzert. Und mir ist tatsächlich eine Show eingefallen in den 80er Jahren, als ich Tina Turner mal gesehen habe. Und von der Show ausgehend habe ich versucht, für mich einfach mal so einen Faden zu spinnen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, 28. April 1985. Da hat Tina Turner in der Halle Münsterland ausverkauft gespielt. Ich war da und seht mir das bitte nach, ich habe nicht während des ganzen Konzerts jetzt ununterbrochen auf sie, die leicht bekleidet dort stand, mit enormer Power, Energie tänzelnd gestarrt, sondern immer auch mal wieder nach rechts geschaut. Dort stand so ein Bodybuilder-Typ, wirklich muskelbepackt, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Lange Haare zum Pferdezopf zusammengebunden, wie ich mich noch gut entsinnen kann. Ein Saxophon in der Hand, so martialisch, in knapper Lederkleidung stand er da auf der Bühne. Und ich habe gedacht, meine Fresse, wie hieß denn dieser Saxophonist? Das ist gar nicht so leicht herauszubekommen. Dann habe ich es aber doch geschafft. Das muss nämlich der Amerikaner, kennt ihr den? Ehrlich bitte, wir sind hier heute zum Thema ehrliche Haut zusammengekommen. Der Mann heißt Tim Capello. Und er hat so dies und jenes in seinem Leben gemacht, ist heute Ende 60, Ende 70, kann das sein? Irgendwo in dem Dreh, lebt aber noch. Ich habe das dann recherchieren können. Hat unter anderem auch mal kurzzeitig für Peter Gabriel gespielt, was ich nicht wusste. Und dieser Tim Capello war so gewissermaßen auf der Bühne der Gegenpart zu Tina Turner. Ich habe dann weitergelesen, dass er bei anderer Gelegenheit eingeölt, fast komplett nackt, nur mit einem Lederstring bekleidet an einer Leine auf die Bühne geführt wurde. Also die Shows von ihm habe ich nun nicht gesehen, aber das Münsteraner Konzert so im Hinterkopf vorstellbar ist das mit Tim Capello, der im Übrigen kaum in Studioaufnahmen mit Tina Turner verwickelt war, soweit ich gelesen habe. Aber das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, mal so über Tina Turner zu reflektieren. Und dann bin ich in einen Bereich von ihr gegangen, den ich selber eigentlich gar nicht so gut kenne bzw. kannte, nämlich ihre frühe Liebe und ihre frühe Musik in Sachen Blues. When you see me coming, go get your rocking chair. Ich kenne ja eine ganze Reihe von Leuten, die immer so sagen, ach, Bluesmusik ist total langweilig, hört mir nicht an und solche Sprüche, da fällt mir immer die Kinnlade runter. Ich liebe Bluesmusik und mag auch diesen Titel von der Berliner Band Die Türen, schon einige Jahre alt ist, wo es heißt, der Blues kommt zurück in die Stadt. Es ist einfach ein sehr schönes Bild. Ich habe den Blues gelernt gewissermaßen, habe ich auch schon des Öfteren hier mal gespielt oder möglicherweise erwähnt. Es ist ja nun mal so, es ist die Wahrheit, ehrliche Haut, vom britischen Bluesmusiker Alexis Corner, der häufig wie kein Zweiter da in meine kleine westfälische Heimatstadt kam. Und dessen Rock Me Baby bildet dann hier gewissermaßen auch den Schluss dieser kleinen Sendung. Nicht ohne, dass ich mich zuvor natürlich bedanken möchte, bei euch für eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe wünschen möchte. Mein Name ist Klaus Fier, ich schaue kurz auf die Uhr, das passt heute so halbwegs, zumindest in der Hinsicht. Also, alles Liebe, alles Gute, ciao. Yeah, rock me slow. Rock me one time. Before you go, I said, rock me, darling. What I mean, rock me, darling. Oh, yeah, just one time more. Just one time more. One time. Spend a long, slow time with me, I said. Rock me, darling. Hey, rock me, mama. I'm begging you, rock me, baby. Come on, give way.